Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Auch wenn unsere Kollegen vom Kino unterwegs sind, nie verlieren sie das hiesige Filmangebot aus den Augen. Anke Lewicke zum Beispiel ist gerade in Locarno bei den Filmfestspielen und möchte uns aus der Schweiz zwei Filme vorstellen, die heute in Deutschland anlaufen. Guten Morgen nach Locarno. Guten Morgen, guten Morgen. Bevor wir auf das kommen, was reizvoll sein könnte in den deutschen Kinos, was ist der Reiz am Festival von Locarno? Ach, ich finde es jedes Jahr aufs Neue beeindruckend, wie sich das Kino hier in all seinen Facetten präsentieren kann. Es gibt einen experimentierfreudigen Wettbewerb, da sieht man mal eben einen Film, der 15 Stunden lang ist. Dann gibt es immer wunderbare Retrospektiven. Das ist in diesem Jahr Leo McCarey, das ist der Entdecker von Stan und Ollie, der auch mit den Marx Brothers zusammengearbeitet hat. Also da kehrt man zu den Ursprüngen der Kinokomik zurück. Und abends trifft man sich dann eben immer auf der Piazza Grande mit 8000 anderen Kinobegeisterten. Das ist dann Kino als Gemeinschaftserlebnis. Ja, und zwischendurch bleibt auch noch genug Zeit, um Tretboot zu fahren. Reizvoll ist auch die Gegend, in der der erste Film spielt. Das ist nämlich die Insel Guernsey, einer der Kanalinseln vor England. Lily James spielt die Hauptrolle in Deine Juliet. Was verschlägt Lily James als Juliet nach Guernsey? Ja, also der Film spielt Ende der 1940er Jahre und zunächst geht die Handlung in London los und wir lernen London kennen eben aus der Perspektive dieser jungen Schriftstellerin und wir lernen ein London kennen, das nach dem Krieg langsam wieder zu sich kommt und eines Tages erhält sie dann einen Brief. Ich gehöre einem Buchclub an, die Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf. Ursprünglich haben wir ihn gegründet, weil wir ein gebratenes Schwein vor den Deutschen geheim halten mussten. Also, ich mag Charles Lamb. Deswegen schreibe ich Ihnen jetzt. Die Deutschen sind fort, aber auf Guernsey gibt es keine Buchläden mehr. Ja, und sie beschließt eben, zu dieser Insel zu fahren. Und dort lernt sie eben eine Handvoll Menschen kennen, die während des Zweiten Weltkrieges dort immer heimlich Bücher gelesen haben und sich diesen Kartoffelschalenauflauf gemacht haben. Und das war so der Rückhalt, weil diese Kanalinsel war während des Zweiten Weltkrieges von den Nazis besetzt. Und diese Juliette findet das alles so spannend und möchte gerne eigentlich über diese Handvoll Menschen schreiben, aber sie stößt auf ein Schweigen. Und wie sie dann dieses Schweigen bricht, das ist einfach die Geschichte dieses Films. Regisseur ist Mike Newell, der mit seinem Film Vier Hochzeiten und ein Todesfall bekannt wurde. Damit dürfte Deine Juliet doch mindestens gediegene Unterhaltung versprechen, oder? Ja, das ist es auch auf alle Fälle. Das ist so ein Film, wo man sich so schön angenehm im Kinosessel so zurücklegen kann. Aber trotzdem geht es dem Film um was. Also es ist schon so, dass man ganz präzise diese zweite Weltkrieg, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gut mitbekommt, was den Menschen widerfahren ist, diese einzelnen Schicksalsschläge, dass der Alltag trotzdem weitergeht, aber eben doch in einem anderen Sinne. Das ist alles sehr gut gezeichnet. Vielleicht kann man sagen, ach, der Film ist zu perfekt ausgeleuchtet, zu schön ausgestattet. Dann gibt es auch natürlich noch eine kitschige Liebesgeschichte mit Juliette und einem alleinerziehenden Farmer. Das ist alles ein bisschen zu romantisch, aber trotzdem verliert er diese Zeit nie aus den Augen. Und es gibt auch noch britischen Humor, weil es gibt auch viele Rückblenden in den Zweiten Weltkrieg. Und man kann nur sagen, wenn die Inselbewohner zu viel selbstgebrauten Gin getrunken haben, dann hatten die Nazis nicht mehr viel zu lachen. Der Zufall will es, dass der Name Lilly auch im zweiten Film eine Rolle spielt. So heißt nämlich eine der beiden Hauptfiguren von Vollblüter. Die andere ist Amanda, zwei Teenager, die aber dann nicht stehen für eine typische Coming-of-Age-Geschichte. Um was genau geht's? Ja, das ist ein Psycho-Thriller, aber man kommt da auch erst langsam dahinter, was der Film eigentlich will. Also wie der mit der Spannung arbeitet, das ist schon gut gemacht. Und diese beiden Mädchen, ja, das sind so Töchter aus gutem Hause, die langweilen sich über, sind so auch ihres Lebens überdrüssig. Und die sind eigentlich nicht miteinander befreundet, aber die eine muss der anderen Nachhilfe geben und dann lernen sie sich so kennen. Und Lilly ist eben diejenige, die überhaupt gar keine Gefühle entwickeln kann. Und Amanda ist diejenige, die ihre Gefühle nicht zeigen kann. Und dann gibt es so Machtspiele zwischen diesen beiden Mädchen. Das ist dann auch ganz interessant, wie sie weinen üben, weil die eine kann eben ihre Gefühle nicht zeigen und kann aber eben weinen, alle Gefühle vortäuschen. Also die spielen sich dann auch gegenseitig immer was vor und das ist alles so mysteriös gefilmt. Das ist so ein einsamer Schauplatz. Die Kamera ist omnipräsent und ja, man ist immer wieder gespannt, was als nächstes passiert. Das klingt ziemlich gruselig. Das ist auch gruselig und mich hat es dann irgendwann auch erinnert an Funny Games von Michael Haneke. Da ging es ja auch um junge Männer, die sind so in reiche Villen eingedrungen und haben dann eben mit den Besitzern so bösartige Spiele gespielt. Und diese beiden Mädchen planen eigentlich auch dann den perfekten Mord. Und wir lernen eine Gesellschaftsschicht kennen, die sich eigentlich abgeschottet hat von allem anderen und die aus lauter Langeweile selbst anfängt, sich so von innen aufzufressen anhand dieser beiden Mädchen. Also das ist schon ganz spannend. Das ist ein Regiedebüt und ich bin einfach wieder immer wieder über diese Kamera überrascht gewesen, weil die genauso gediegen ist wie dieser ganze Lebensstil der Familie. Und da sitzt man wirklich die ganze Zeit mit Hochspannung im Kinosessel. Vollblüter und Deine Juliet, das sind die Filme der Woche mit Anke Lewicke.